Kapitel 47. Zusammengesetzte Verben. Übung 1. Beispiel. Ist der Fernseher an? Nein, er ist aus. Nein, er ist aus. Nein, er ist aus. Und jetzt Sie. Ist der Fernseher an? Nein, er ist aus. Ist die Lehrerin da? Nein, sie ist weg. Bist du dafür? Nein, ich bin dagegen. Ist die Tür auf? Nein, sie ist zu. Ist der Chef weg? Nein, er ist da. Ist das Fenster zu? Nein, es ist auf. Ist er dagegen? Nein, er ist dafür. Ist der Herd aus? Nein, er ist an.